WDR 5 Erlebte Geschichten. Es war im Februar 2006, dass Tom Königs als Sonderbotschafter der Vereinten Nationen nach Afghanistan ging. Für die UNO tätig zu sein, war für den 1944 in Pommern geborenen Sohn einer Bankiersfamilie nichts Neues, denn zuvor war er im Kosovo und in Guatemala. In den 1960er Jahren, während seines Studiums an der Freien Universität in Berlin, beteiligte sich Tom Königs an den Studentenunruhen und wurde vor allem dadurch bekannt, dass er sein Vermögen zwischen 500.000 und 1 Million D-Mark an den Vietcong vermachte. Mit der Gründung der Grünen Partei wurde Königs in Frankfurt Mitglied und stieg später in der Frankfurter Stadtverwaltung zum Kämmerer auf. Nach seiner Zeit bei der UNO und als Beauftragter für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der Bundesregierung zog er für die Grünen in den Bundestag ein, dem er gegenwärtig angehört. 1944 dachte mein Vater, es gäbe einen Frieden mit England. Und da wollte er einen kleinen Tommy haben. Und deshalb wurde ich Tom genannt. Nur meine Großmutter hat mich manchmal streng Thomas genannt. Da wusste ich aber gleich, jetzt ist irgendwas im Busch. Und ich habe es auch immer gerne, weil es irgendwie ist es ein netter, unaggressiver Name. Ich bin geboren in der Nähe von Stettin, was jetzt Mecklenburg-Vorpommern ist. Wir sind dann mit 3 Pferden und einem Zigeunerwagen geflohen ins Rheinland zu einer Tante von mir. Und da bin ich aufgewachsen, in Oberbreisig. Dort wurde Rheinisch gesprochen. Das ist auch der einzige Dialekt, den ich spreche. Im Dorf haben wir Dialekt gesprochen, zu Hause Hochdeutsch. Aber es kam dann mal ein Onkel, der, als ich 6 Jahre war, mir sagte, ich sollte doch mal was aus meiner Fibel vorlesen. Und dann sah ich, was denn? Und dann hat er das aufgeklappt und hat gesagt, lies das mal vor. Dann habe ich vorgesehen, das sind meine Kartoffeln. Und da war großes Gelächter in der Familie und ich wusste überhaupt nicht, warum. Mir ging es ungeheuer gut, obwohl meine Mutter war Kriegerwitwe. Ich habe Briefe gelesen, wo sie nicht wusste, was man in den nächsten 4 Wochen essen würde, obwohl wir eigentlich eine wohlhabende Familie waren. Aber das haben wir alles nicht mitgekriegt. Mein Bruder ist 2 Jahre älter. Wir waren immer sehr behütet mit meiner Mutter, die gute Laune hatte, obwohl sie es schwer hatte. Also der Mann gefallen und geflohen. Sehr stark auf sich selbst gestellt, immer von irgendwelchen Verwandten abhängig. Das war nicht immer schön. Ich wollte unbedingt Bauer werden, das war völlig klar. Und bin deshalb zum nachbarlichen Bauern gegangen, jeden Tag von meinem 5. bis zu meinem 11., 12. Lebensjahr. Jeden Tag. So, als ginge ich arbeiten. Und was ich noch sehr genau weiß, ist, als ich das erste Mal etwas selber verdient hatte. Da war ich wahrscheinlich 6 oder 7. Also das war 1950, 51. Es wurde nämlich gedroschen, das dauerte 3 Tage. Und beim Dreschen, bei dieser Art von Dreschmaschine, gab es Funktionen, nämlich die Spreu wegmachen, Kaf hieß das im Rheinland. Das war Sache für Kinder, da musste man drunter kriechen. Und das hatte ich gemacht mit großer Begeisterung. Da hat der Bauer mir einen Sack Hühnerfutter geschenkt. Der war so schwer, dass ich ihn gerade noch tragen konnte. Und ich erinnere mich sehr gut, dass ich stolz wie Bolle mit meinem erstverdienten Gehalt in Form von einem Sack Hühnerfutter über die Dorfstraße lief, Mühe hatte, den auf der Schulter zu halten, weil er sehr schwer war. Und dann kam ich nach Hause in die Küche und sagte, da, das habe ich verdient. Da war ich sehr stolz. Das ist ein Erlebnis, das mich geprägt hat. Ich wollte immer auf eigenen Füßen stehen, mein Geld selber verdienen und dann auch selber ausgeben. Etwas geerbt zu haben, da hatte ich immer das Gefühl, dass mir das eigentlich nicht zusteht. Ich werde jetzt oft gefragt, ja, was sagen denn deine Kinder dazu, dass du dein Erbe weggegeben hast oder würdest du das nochmal machen oder sowas. Es hat natürlich ganz verschiedene Facetten. Damals fanden wir, dass der Sieg des vietnamesischen Volkes über den Imperialisten das wichtigste politische Ziel war. Und da war es relativ selbstverständlich, dass wenn man Geld hat, man das auch dafür verwendet. Außerdem war das eine Zeit, wo wir alle eigentlich sehr gleich waren und das auch betont haben. Also jeder zwischen 16 und 40 war gleich gekleidet. wurde gleich behandelt, nicht differenziert nach Stand, Einkommen. Das sah man auch in der Kleidung nicht, auch nicht nach spießig oder kultiviert, sondern wenn man eine gemeinsame politische Meinung hatte, dann war man auch sofort dabei. Das ist man natürlich nicht oder nicht vorbehaltslos, wenn man im Hintergrund noch irgendwelche Vermögenswerte hat. Das passt da überhaupt nicht dazu. Wir haben zum Beispiel Wohngemeinschaften gehabt und in jeder Wohngemeinschaft wurde das Geld zusammengeschmissen. Naja, und dann habe ich das abgegeben und habe das nie bereut. So, und über den guten Zweck würde man vielleicht heute streiten. Das würde ich vielleicht heute anders machen. Da würde ich vielleicht eher an UNICEF spenden, wo ich jetzt mitarbeite. Das wäre ein vergleichbar politisch hochwertiger Zweck, wie ich das heute definieren würde. Ja, und dann so Fragen, ja, was sagen meine Kinder dazu? Die gab es dann noch nicht, ich war 22. Was in der Beschreibung dieser Zeit immer zu kurz kommt, das war eine sehr egalitäre Gesellschaft, in der wir da gelebt haben. Wie man sich das jetzt kaum vorstellen kann. Also Inländer, Ausländer, das war ja eine fast weltweite Bewegung. Jeder war willkommen aus dem Ausland. Es gab eine gewisse Diskriminierung zwischen Frauen und Männern. Da gab es auch noch relativ wenig Bewusstsein. Das hat sich dann erst entwickelt. Aber ethnische, rassische, religiöse Diskriminierung, das gab es alles nicht. Und das wollten wir auch ganz bewusst nicht. Und das hatte befreienden Charakter. Und diese Kommunebewegung, die APO, die politische Bewegung von damals, hatte Stärken, die jetzt nicht mehr gesehen werden. Jetzt sieht jeder am anderen an der Kleidung, wie vermögend oder unvermögend er ist. Und auch sonst wird doch durch Befragen oder Ansehen sehr schnell geklärt, in welchem Stand der andere ist. Und ich finde, wir könnten ein bisschen mehr Gleichheit vertragen. Ich bin 1972 nach Frankfurt gekommen, habe dort gleich angefangen, aus politischen Gründen bei Opel zu arbeiten. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Davor hatte ich beruflich nur als wissenschaftlicher Tutor an der Universität gearbeitet. Ich hatte eine kaufmännische Lehre gemacht und war beim Militär gewesen. Dann habe ich bei Opel gearbeitet. Dann habe ich in vielen verschiedenen Berufen gearbeitet, gerade in den handwerklichen Berufen, mit viel Begeisterung. Ich war sehr gerne Buchhändler. Wir hatten eine Buchhandlung, Karl-Marx-Buchhandlung in Frankfurt. Bin viel gereist nach Lateinamerika, konnte dann relativ gut Spanisch, habe dann Bücher übersetzt. In der Zeit, bis ich 40 war, kann ich nicht eigentlich sagen, dass ich einen Beruf gehabt habe, sondern ich habe sehr viele Sachen versucht. Das hatte Höhen und Tiefen. Kontinuität und auch eine gewisse Verantwortung kam dann, wie ich meine Tochter bekam, beziehungsweise meine Freundin, die bekam. Dann hatten wir zwei Kinder und dann muss man sich schon um eine gewisse Beständigkeit mühen. Ich bin anfangs gar nicht furchtbar viel in Frankfurt gewesen, habe Frankfurt eher von den Straßendemonstrationen kennengelernt. Dann, wie ich den Taxischein gemacht habe, aber dann auch, wie ich gefahren bin, meistens Wochenende nachts, habe ich natürlich Frankfurt sehr gut kennengelernt. Richtig gut kennengelernt habe ich es dann als Umweltdezernent. Einmal als Taxifahrer sieht man vor allem die Straßen und das Straßennetz. Als Umweltdezernent habe ich andere Infrastrukturen, also die Infrastruktur, die natürliche Infrastruktur, die Parks, aber auch Wasser, Abwasser, Müll. Und jetzt ist es so, dass ich mich nach wie vor in Frankfurt sehr zu Hause fühle und auch mich freue, wenn ich dieses oder jenes kenne bzw. sich entwickeln sehe, vor allem im Grünbereich. Wir haben in der Studentenbewegung natürlich sehr stark den Konflikt gesucht. Auf der anderen Seite ist von mir, von der Konstitution eher der Ausgleich, das Verhandeln liegt mir nahe. Und ich habe mich am meisten engagiert und vielleicht auch am erfolgreichsten in den Bereichen, wo es von der Werteorientierung eigentlich eine Gemeinsamkeit gibt. Ich habe sehr gerne in heterogenen Teams gearbeitet, die multinational waren und wo auch sehr unterschiedliche Typen waren von Frauen und Männern, die mit einem zusammengearbeitet haben und einen völlig anderen kulturellen Hintergrund hatten. Das kann man in unterschiedlicher Weise nutzen, muss man aber auch immer berücksichtigen. Ich bin eigentlich eher ungeduldig. Mir geht es immer nicht schnell genug. Und es geht mir ganz oft so in Diskussionen, dass ich denke, Mensch, jetzt kann man das nicht mal voranbringen. Damit kommt man aber nicht furchtbar weit durch. Verhandlungen in internationalen Zusammenhängen brauchen Zeit, brauchen einen langen Atem, eine gewisse Beharrlichkeit. Der Chef, der mich am meisten beeindruckt hat, war Kofi Annan. Er hat mich erst nach Kosovo geschickt. Da kannte ich ihn erst flüchtig, hatte einen Termin mit ihm, wo er mich kennenlernen wollte. Er war sehr gut vorbereitet, wusste relativ viel über mich und trotzdem war der Termin nur eine Viertelstunde. Man hatte immer kurze Termine, Viertelstunde, die ich immer sehr gut vorbereitet habe. Ich habe mir immer überlegt, was willst du loswerden, wo brauchst du eine Entscheidung und was muss der Generalsekretär wissen. Und er seinerseits hat in einer sehr vorsichtigen Weise einen orientiert und gelenkt. Ich wurde zum Beispiel nach Guatemala geschickt, um dort die Friedensmission in den letzten 2,5 Jahren ihrer Existenz zu führen. 2004 in Guatemala war zu der Zeit der Parlamentspräsident ein Diktator der Zeit von 20 Jahren vorher, Rios Montt. Kofi Annan fragte mich: Tom, ich kenne dich als sehr principled man, irgendwie prinzipienfesten Menschen, was mir gefallen hat. Aber bist du auch bereit, Hände zu schütteln, an denen Blut klebt? Ich sagte, ich weiß, wovon Sie reden. Ich werde mit Herrn Rios Montt ein korrektes Verhältnis pflegen und versuchen, die UN-Prinzipien durchzuhalten. Aber ich weiß, man muss auch mit denen reden. Ich habe mit dem Mann dann auch geredet, musste auch verschiedene Sachen verhandeln. Er hat immer gewusst, was ich von ihm halte. Und ich habe ihn Senior Presidente genannt, weil das entscheidende, berühmteste Buch des Nobelpreisträgers Asturias Senior Presidente heißt und von einem Diktator handelt. Also er wusste, wovon ich redete. Und er hat mich dann Excellencia genannt. In der Zeit hat er dann zum Präsidenten kandidiert, wollte also, nachdem er ein Jahr Diktator oder anderthalb Jahr blutrünstiger Diktator war, 20 Jahre später zum gewählten Präsidenten werden. Da haben wir von den Vereinten Nationen natürlich alles versucht, die Zivilgesellschaft so zu stützen und zu unterstützen, dass er das nicht wurde. Und das haben wir auch mitgeschafft, da haben wir daran mitgewirkt. Er hat dann letzten Endes 16% gekriegt und hat die Konkurrenz um das Präsidentschaftsamt aufgegeben. Ich bin nach Afghanistan gekommen, nachdem ich 1,5 Jahre Menschenrechtsbeauftragter im Auswärtigen Amt war. Man kriegt, wenn man Leiter einer solchen Mission ist, einen ungeheuren Vertrauensvorschuss vom Headquarter. Was mich zuallererst erstaunt hat, ist schon beim Anfliegen, dass die Grundfarbe des Landes braun ist und das Land trocken ist. Es winzige Flussläufe gibt mit ein ganz bisschen Grün. Die Ebene, in der die Hauptstadt Kabul liegt, schon eine der wenigen bisschen grünen Oasen, obwohl eigentlich kein Baum mehr steht, trotzdem immer noch mehr als sonst. Und das allererste, was ich gefragt wurde, schon auf dem Flughafen, da war eine Menge Journalisten. Einer wollte, dass ich auf Englisch antworte, aber auf Deutsch gefragt wurde. Es ging also völlig durcheinander. Sind Sie der Meinung, man soll mit den Taliban verhandeln? Und da habe ich gesagt, man muss immer verhandeln. Jeden, den man vom Schlachtfeld weg zum Verhandlungstisch bekommt, das lohnt sich. Wir haben ja auf der anderen Seite gerade in Afghanistan eine große Debatte über die Warlords gehabt. Und soll man, wie es die Vereinten Nationen gemacht haben, die Warlords in die neue Demokratie einbinden oder soll man sie ausschließen? Man hat mit einer Ausnahme sich für die Einbindung entschlossen. Einen, den man nicht eingebunden hat, der ist jetzt einer der Führer der Taliban geworden. Einen anderen, der bald rausgefallen ist, der ist Warlord mit einer großen Miliz geblieben. Und wahrscheinlich für die Demokratie eine größere Gefahr, wie seine beiden Kollegen, alles die Verbrecher, die Kabul zu der Trümmerstadt gemacht haben, als die ich sie vorgefunden habe. Es war ja eine blühende Stadt vorher. Der große diplomatische und auch politische Fehler war, dass man die Rolle von Pakistan unterschätzt hat. Dass man also ein Rückzugsgebiet für die Taliban möglich gemacht hat, das auch ein politisches Rückzugsgebiet ist. Ich glaube, dass die unterschiedlichen Teams, die horizontale Koordination, die Gleichheit, mehr Gleichheit wagen, wichtig ist. Das symbolisiert sich auch. Und ich habe deshalb immer gerne an runden Tischen gearbeitet. Weil auch wenn man zu dritt ist, an einem großen runden Tisch man egalitär sitzt, auch keine großen Stühle, kleinen Stühle, aber auch wenn man zu 12 oder zu 20 ist. In allen Büros habe ich einen runden Tisch gehabt. Auch jetzt habe ich hier in meinem Abgeordnetenbüro einen runden Tisch, weil das gleich zeigt, dass man versucht, hierarchiearm zu sein. Und dass ich einen riesengroßen Schreibtisch brauche, wo ich meine Füße drauf lese, kann ich auch auf einen runden Tisch. Und ich brauche irgendwo in der Ecke einen kleinen Computer, der soll aber auch das Bild nicht dominieren, sondern an den kann ich mich auch setzen. Ich kann auch aufstehen, wenn es telefoniert, da bleibt man jung. Aber im Grunde gibt es dann auch keinen festen Platz. Herr Königs, wo sitzen Sie denn? Nein, setzen Sie sich einfach hin, ich setze mich dann schon. Im Grunde kommt man in die afghanischen Strukturen, weiblichen Strukturen, als Mann überhaupt nicht rein. Es gab eine Ausnahme. Die Leiterin der Menschenrechtsorganisation ist eine sehr couragierte, sehr engagierte und eine Frau, die ich ungeheuer bewunderte und die sich da über alles hinweggesetzt hat. Die war eben da. Das war auch unglaublich stark. Später gab es unter den Parlamentarierinnen einige, die eine ähnliche Stärke entwickelt haben. Der Westen hat ja Afghanistan eine 30%-Quote aufgezwungen im Parlament. Dem hat man sich auch gefügt. Manchmal wäre ich froh, wenn im Bundestag das in allen Parteien so wäre, dass man wenigstens 30% Frauen hätte. Die Frauen haben von dieser Möglichkeit der Entfaltung ungeheuer gewonnen. Es gibt ein Bild von mir mit Turban. Und der Turban ist ja ein zeremoniöses Kleidungsstück. Ich hätte mir den auch nicht aufgesetzt, wenn der Termin nicht so schön war. Der Termin war sehr markant. Das waren aus dem Norden von Pakistan 30 Stammesälteste. Die waren nach Afghanistan gekommen, ziemlich am Anfang, wie ich dort war, und waren zum Präsidenten gegangen und hatten gesagt, wir wollen nicht zu Pakistan gehören, wir wollen zu Afghanistan gehören, denn in Afghanistan gibt es ein Schulsystem. Und wir wollen, dass die Grenze geändert wird. Daraufhin sagte Karzai, also Grenzänderungen, das müssen die Vereinten Nationen machen. Gehen Sie nach nebenan zum Palace 7, da wohnte ich, reden Sie mit dem Königs. So, dann kamen die zu mir, die hatten alle gelbe Turbane. Äußerst schick, alle äußerst schick. Ich kam mir völlig underdressed vor. Nach einer kurzen Debatte über das Thema, Grenze kann ich nicht verändern, alles furchtbar kompliziert, und die Leute äußerst beredt, auch klug, auch politisch scharf argumentierend. Dann sagte einer der Anführer, Sie schreiben die ganze Zeit. Sie werden sehen, wir schreiben nicht. Wir haben auch keinen Bleistift. Wir können nämlich alle nicht schreiben. Und das zu hören von Leuten, die ich als mindestens genauso schlau wie ich und auch genauso würdig und genauso prestigevoll, weil sie sind Führer ihrer Stämme. Das hat mich schon schwer beeindruckt. Und das hat mir auch eine Verbundenheit, dass wir mit denen zusammenarbeiten müssen. Dass wir auch was für die machen. Dass Schule auch was Emotionales ist, der Selbstachtung. Das hat mich ungeheuer überzeugt. Und das hat mich plötzlich denen sehr nahe gebracht. Dann war der Termin zu Ende und wir waren irgendwie alle sehr guter Laune. Und da sagte der, setz doch mal meinen Turban auf. Und da kommt das Bild, wo ich dann auch sehr befreit gelacht habe, weil das eine plötzlich irgendwie eine Einigkeit der Zielsetzung. Die wollten gerne Schulen, ich wollte gerne, dass alle zur Schule gehen. Und ich möchte eigentlich gerne, dass alle Leute genau dieselben Möglichkeiten haben der Bildung, der Entwicklung, wie ich sie habe. Kabul war ja für viele der Hippie-Generation ein Eldorado, weil es so eine wunderschöne Stadt war. Das war orientalisches Leben, da gab es auch große Bäume. Die Stadt ist im Krieg der Mujahedin untereinander bis auf die Grundmauern zerstört worden. Alle Bäume sind abgehackt worden, bis auf den Präsidentenpalast. Da gibt es noch ein paar ältere Bäume. Und die Massaker waren gnadenlos. Und dann kam das Taliban-Regime als Befreier. Dass die dann ihrerseits ein Terrorregime aufrichten, ein theokratisches Terrorregime, das hatte man anfangs nicht gedacht. Da sind dann nochmal wieder Menschen geflohen, sodass es dann noch eine 500.000 war. Inzwischen sind 3 Millionen dort, wenn es überhaupt reicht. Und die sind in ärmsten Siedlungen, die Berge hoch, mit wenig Infrastruktur, wenn überhaupt. Je höher am Berg, umso weiter muss man zum Wasser holen gehen. Da ist auch eine Armut, die ohne die internationalen Hilfsleistungen auch gar nicht irgendwie in Bahnen zu bringen wäre. Ökologisch ist es auch eine Wüste. Der Kabul-Fluss, der eigentlich die Ader des Ortes ist, das ist ein kleiner Fluss, so wie die Spree vielleicht, aber das ist ein Rinnsal, das ist ein dreckiges Rinnsal, da läuft überhaupt nichts. Und auch den zu säubern ist kaum möglich. Und mit Armut, Dreck, Staub, Elend ist man auf jedem Schritt konfrontiert. Und das in einer Riesenstadt. Es gibt natürlich auch jetzt prächtige, reiche Gebäude und irgendwo muss das Drogengeld ja auch hinkommen. Also Reichtum gibt es auch. Und Afghanistan ist vermint wie kaum ein anderes Land. Was besonders bedauerlich ist, ist, dass Opfer dieses Risikos ganz oft die Kinder sind. Denn durch Informationskampagnen kann man sehr vieles verhindern. Und wir wurden auch geschult, mit der, ist eine Schulung, der wir uns immer wieder unterziehen mussten, um zu vermeiden, dass wir auf Minen treten. Kinder vergessen das sehr schnell oder spielen mit irgendwas rum. Langfristig sind die Verletzungen meistens bei Kindern. Das ist besonders bedauerlich. Die Grauen des Krieges sieht man im Einzelfall. Das gilt für die gesamte Kriegswirtschaft. Die Hoffnung, dass wir zu einer generellen Abrüstung kommen in der Zeit, die ich noch lebe, habe ich ein bisschen aufgegeben. Ich glaube, dass wir Fortschritte machen können und auch Fortschritte gemacht haben bei den humanitären Institutionen. Die Vereinten Nationen geben ja ständig Bulletins raus und wir könnten auch aufgrund dieser Information viel mehr tun, als wir gegenwärtig tun. Dass Flüchtlinge aufgenommen werden müssen, dazu brauchen wir eigentlich kein Lampedusa. Das können wir uns eigentlich auch an der eigenen Geschichte oder der Geschichte der Großeltern, können wir uns das vor Augen führen. Eines meiner politischen Ziele ist auch, dass wir diese fabelhafte Organisation, die wir nun haben, stärken mit allen Kräften. Und viele sagen, ja, ja, wir sind ja schon der drittgrößte Zahler. Das reicht nicht. Wir können an den Vereinten Nationen können wir viel mehr mitarbeiten. Vermögen verschenkt, Kämmerer geworden, der grüne Bundestagsabgeordnete Tom Königs in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Marianne Bäumler. Nächsten Sonntag an dieser Stelle Bernhard Felix von Grünberg, SPD-Politiker, der von seinem Vater, einem Nazi, erzählt und aufgrund seiner Erfahrungen unbedingt das NPD-Verbot fordert. Nächsten Sonntag 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.